Mitternacht, ich renne durch die Stadt. Spür die warme Luft aus dem U-Bahn-Schacht. Spür diesen Sommer spurlos an mir vorbeigehen. Es ist Mitternacht und du bist aufgewacht. Irgendwo am anderen Ende der Stadt. Und rufst dein Taxi nur im Vorbeigehen. Und wir fliegen Bonusmeilen. Nur in dieser Stadt hier fern zu bleiben. Nie wieder. Und wir fliegen fort von hier. Nie wieder. Und wir fliegen weg von dir. Nie wieder. Und wir fliegen fort von hier. Der Sonne hinterher, diesem Sommer hinterher. Dieser Sommer endloser Ewigkeit. Wir verschwinden spurlos im Vorbeigehen. Und wir fliegen Bonusmeilen. Nur um diesem Land hier fern zu bleiben. Nie wieder. Und wir fliegen fort von hier. Nie wieder. Und wir fliegen von dir. Nie wieder. Und wir fliegen fort von hier, der Sonne hinterher, diesem Sommer hinterher.